Wenn du noch Langeweile hast, kannst du mir einen Kaffee vorbereiten. Ja. Den trinke ich nachher noch. Also, tschüss. So. Ricky, ich suche die ganze Zeit eine Möglichkeit, wo ich UFC-Wetten machen kann und auch mein Geld wieder kriege. Ich finde nur B-Win. Da kann man UFC-Wetten machen. Ja, aber nur 4 oder 5 Kämpfe jetzt für die nächste Card. Das ist nicht so interessant. Ich will die Prelims tippen, weil da kannst du gute Kohle abkassieren. Also, wenn du was richtig tippst. Logisch. Ja. Wie sind da die Quoten? Ja, weiß ich ja nicht. Also, ich kann dir nur für die Main Card, die sind völlig scheiße, die Quoten. Das lohnt sich überhaupt nicht. Also, das ist so 1-2 für einen Favoriten, aber nicht für so einen Mega-Favoriten, sondern einfach so, wo du denkst, ja, der ist eigentlich besser, aber der andere könnte auch gewinnen. So, ja, sobald du irgendwo 4-1 hast, kannst du eigentlich anfangen damit. Was ist 4-1? Ja, sagen wir mal, du setzt 20 und kriegst 80 raus. Was wäre das dann so, wenn ich 10 Euro setze und würde 40 Euro bekommen? Das heißt, dann müsste es so eine 4,0-Quote sein oder sowas? Genau, oder wie? Genau, damit okay. Würde ich anfangen. Höher nicht, weil da wird es dann auch schon schwierig, wenn dann ist nämlich der Upset ziemlich groß. Ja, ist ein einziger dabei jetzt. Und ja, das ist wahrscheinlich schon der größte Außenseiter, aber wenn der größte Außenseiter schon nur 4,0 hat als Quote, finde ich es eigentlich zu wenig, oder? Ja, aber drunter anzufangen, da sind die Gewinne einfach so niedrig. Ja, genau. Da lohnt sich halt nicht. Genau. Da musst du dann so Kombinationswetten halt machen. Musst du so eine ganze Card tippen oder was. Aber bei den Prelims ist halt der Vorteil, dadurch, dass die nicht ganz so bekannt sind, die Kämpfer, sind die Quoten manchmal ein bisschen irreführend. Also da hast du dann schnell mal so einen mega Außenseiter, jedenfalls in den USA bei den Quoten. Aber es ist eigentlich gar nicht so unrealistisch, dass der gewinnt. Also ja, aber auch die haben ja nichts zu verschenken. Die werden dir ja nicht, wenn du das als Otto-Normalverbraucher schon siehst, dass der eine Chance zu gewinnen hat, dann werden sie ja keine 17-1-Quote geben. Nee, das nicht. Aber so eine Sache wie plus, also ich kann es jetzt nur von den USA sagen, so Sachen wie plus 800 oder so, das hast du da schon manchmal. Und dann denkst du so, ja, okay, also der ist schon klarer Außenseiter, aber ich sehe eine Möglichkeit, dass er gewinnen kann, da setze ich mal einen Zehner drauf, so, weißt du? Das ist halt, so Sachen gibt es dann schon, aber halt du musst halt auch immer gucken, wie das mit den Einstiegswetten aussieht. Manche machen ja erst ab einem bestimmten Betrag, dass du überhaupt setzen kannst, dass ein Zehner halt viel zu wenig wäre. Ja, da machen die offiziell die Win zwar mit, aber wenn du da ein bisschen andere Wege gehst, dann machen sie halt nicht mit. Ja, also da habe ich mich nie mit beschäftigt, weil ich ja nur immer auf UFC.com dann die Quoten sehe. Und dann manchmal so denke, oh scheiße, da würde ich jetzt gern drauf tippen. Da gab es schon so ein paar Sachen. Zum Beispiel jetzt hier diese Irland-Card auf diesen Hooligan, nenn ihn einfach Hooligan. Da hätte ich, glaube ich, ohne Scheiß gewettet. Der war irgendwie so 1-10 Außenseiter oder so. Okay. Und ich finde, das ist nicht so abwegig, dass ein Ire gegen einen soliden UFC-Kämpfer gewinnen kann in Irland. Und der ist ja jetzt auch nicht, also der hat ja schon gewisse Skills. So, also da kannst du halt einfach mal einen Zehner drauf setzen. Ein Hunderter würde ich nicht setzen, aber ein Zehner tut mir dann nicht weh. Weißt du, sowas halt. Aber kannst du halt in Deutschland wieder nicht. Jedenfalls nicht auf B-Win. Und die anderen Sachen, da gibt's irgendwie so, der heißt irgendwie Hans-Peters Wettbüro oder so. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob mein Geld da gut angelegt ist. Mit einem PayPal-Konto. Kannst ja vielleicht mal so eine Geschichte raussuchen, dass Anthony Pettis in der ersten Runde seinen Gegner beißt oder so. Soll's ja geben, so welche Wetten. Ja, in den USA kannst du glaube ich sogar auf jede Minute oder sogar noch weiter runter wetten, was da passiert. Also Knockout, hier, was weiß ich. Sondern auch zum Beispiel Submission-Versuch oder Takedown oder sowas, weißt du? Ja. Also das ist halt schon cool, wenn du so tippen kannst, okay, keine Ahnung, wie beginnt der Kampf, mit einem Punch oder mit einem Takedown-Versuch oder so Sachen halt. Das finde ich schon ganz lustig eigentlich. Ja. Aber ja, Deutschland ist da noch nicht auf den Zug aufgesprungen. Auch in diesem Bereich ist Deutschland ein Entwicklungsland. Aber, Ricky, du wirst es dir mit Sicherheit anhand meiner unfassbar professionellen Redensweise schon gemerkt haben, dass wir jetzt schon senden, quasi, on tape. Wir senden on tape. Und herzlich willkommen zur 94. Ausgabe 4-11, die erste Transfer-News-Ausgabe mit Ricky und Pocho, wie ihr ja gerade schon mitbekommen haben, solltet, wie die beiden über B-Win-Wettquoten gesprochen haben. Und, Ricky, du, wegen den Wetten nochmal, da gibt es ja immer diese Vegas-Odds, ne? Ja, Moment mal, das war jetzt alles, also das war mir zu persönlich. Das Gewette? Ich kann ja damit unter Druck gesetzt werden von euren Hörern jetzt. Inwiefern? Ja, die wissen jetzt, dass ich ein Wettproblem habe und wenn die mich jetzt zum Beispiel dann, ja, wenn die mich jetzt zum Beispiel dann mal irgendwie an die, also eins auswischen wollen, dann stellt sich hier einer vor meine Haustür und bietet mir obskure Wetten an. Wedet also, mit so einem Zettel, ne? Jetzt, wo du gestern deine Adresse genannt hast. Ja, ne? Dann stehen sie da vor, die Wettpaten. Warte mal ab, Moskau und Kasso hinterher. Die Ante- Ricky, Kaffee King, komm mal mit. Ja, Kaffee King Productions steht dann vor der Haustür. Oh Mann. Ja, es sollte aber eigentlich um Fußball gehen, Ricky. Stört dich das? Nein. Es geht auch ein bisschen um Hugo Almeida. Freut dich das? Das ist mir eigentlich egal. Also, der spielt für mich keine Rolle mehr im Weltfußball. Bald wird er wieder im deutschen Fußball höchstwahrscheinlich eine Rolle spielen. Aber als erstes, Ricky, wir müssen da nochmal was ansprechen. Und zwar vielen Dank an die großzügigen Spender. Jetzt habe ich einen Krampf im Oberschenkel, ohne Scheiße. Ja, du musst einfach unterdrücken. Ah, Alter. Mal, red mal kurz, wer. Red Ricky, mal kurz, wer. Mach mal hier mit den Spenden. Oh. Die Geräuschkulisse ist an sich auch nicht so wieso schlimm. Warum denn nicht jetzt? Warum lässt er mich denn jetzt hier hängen? An sich ist die Geräuschkulisse auch ganz nett so gebracht. Ich lasse einfach nur genügend Raum für deine Verletzung. Auch schön gesagt, ja. Ja. Oh, das gibt's doch gar nicht, geht nicht weg. Mach mal kurz ein Foto auf Twitter. Wie bist du? Das gibt's doch nicht. Jetzt ist er zusammengebrochen. Weißt du, das kommt von den fehlenden Thrombosespritzen, die du dir nicht gesetzt hast. Ey, mal ganz im Ernst. Da labert die mich voll. Na, ja, nehmen Sie mal hier die Thrombosespritzen. Ey, das gibt's doch nicht! Ach, und ich so, ja, natürlich, nehme ich. Und dann packt die erste aus und ich dachte, die wollte mir nur erklären, wie man so eine Thrombosespritze benutzt. Und dann sie so, ja, machen Sie mal vor. Ich so, ja, jetzt? Ja. Alter, da musste ich mir da vor so einer dicken Ärztin eine Thrombosespritze in eine Fettschwarte rammen. Es war nicht schön. Ich habe die anderen beiden auch nicht genommen. Wenn die gute Dame das jetzt von der Paracelsius-Klinik mithören sollte, es tut mir leid, aber ich habe mich nicht getraut. Ich kann das nur in der Öffentlichkeit. Nur unter Zuschauern bin ich wirklich fähig, Leistungen abzurufen. Du kannst also nur unter Zuschauern spritzen. Willst du das damit sagen? Ich kann nur unter Zuschauern spritzen. Mhm, sehr schön. Stellst dich da lange an in die Stadtmitte hin, machst es da. Ja. Heute live vor Ort. Spritzen für den Weltfrieden. Spritzen für die Ostukraine, kannst du sagen. Also jetzt geht, also. Naja, nicht wegen dem Flugzeugabsturz. Mein Gott, jetzt sei doch mal nicht so pikiert. Gut. Natürlich nicht. Ja. Wobei man immer wieder sagen muss, was Woody Allen mal gesagt hat, ist richtig. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Ja, ist wahr. Ist ja, leider wahr. Aber nochmal wirklich herzlichsten Dank für die ganzen Spenden, die eingegangen sind, um unser unfassbar tolles Tool auf Phonik, welches Pocho ja entwickelt hat, welches wir damit jetzt finanzieren können. Das ist wirklich überwältigend, möchte ich fast schon sagen. Ricky war schon den Tränen nah. Und aber natürlich muss man auch sagen, das darf nicht abebben. Liebe Hörer, da muss man dranbleiben. Was war denn da jetzt gerade, Ricky? Ja, also. Nein, aber mal ganz im Ernst. Ich meine das wirklich von vollem Herzen. Das ist unfassbar geil, dass ihr uns da ein paar Euros rüberwachsen lasst und wir uns dann damit unseren Premium Deluxe Auphonic Account von leisten können. Und ey, wenn ihr einen Euro über habt, wäre es großartig, den einfach mal rüberwachsen zu lassen. Aber nee, ich rede mich hier nur um Kopf und Kragen. Es steht doch alles hervorragend auf 4ecken2elver.de. Absolut. Und da wird das hervorragend zusammengefasst, warum, weshalb und wieso. Und ich glaube, es ist ja kein Bezahlen für den Podcast, sondern müssen unter die Arme greifen. So sieht's aus. So sieht's aus. Das stecken wir uns ja nicht in die Tasche, das Geld. Wir stecken es ins Projekt. Und ins Höschen der Stripperin vor Ort. Ja. Aber wie gesagt, nur unter Zuschauern spritzen. Seid ihr schon so ein bisschen aus dem WM-Fieber raus? Also hat euch die schon so gefühlt verlassen, die WM? Ricky, also bei dir habe ich zum Beispiel gehört, dass die WM jetzt für dich komplett passé ist. Weltmeistertitel wurde eingesackt und jetzt ist dann auch Zeit für Frankreich 2016. Für mich war das Thema, wann waren die wieder hier? Dienstag? Nach dem Empfang auf der Fanmeile war für mich das Thema abgehakt. Okay. Überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Also am Dienstag hätte ich mir wahrscheinlich noch ein Trikot gekauft. Heute. Die zweite Rutsche ist schon wieder ausverkauft, ne? Ja, würde ich heute nicht mit der Kneifzange mehr anpacken. Bin völlig raus. Ich bin jetzt in der Bundesliga-Stimmung. Ich will jetzt wieder Bundesliga-Fußball sehen. Ja. Ich vermisse diese Bundesliga. Ja, Thema hatte ich heute auch. Pacho, wie sieht es bei dir aus? WM, ist das bei dir jetzt auch schon? Bist du so professionell, dass du sagst, die WM ist abgehakt, Moon Abwischen, jetzt müssen Meistertitel her? Für mich im Bundesliga-Fußball müssen Meistertitel her. Also als Fan ganz bestimmt nicht, aber ich gebe da Ricky ein bisschen recht, die Euphorie ist ein bisschen abgeebbt, aber ich glaube, die kommt nochmal wieder, wenn diese ganze Vorberichterstattung zur Bundesliga und so weiter losgeht und die ganzen Bundesliga-Vereine ihre WM oder ihre Weltmeister präsentieren, beziehungsweise kann das ja nicht jeder, Gladbach kann es unter anderem, dann ist es so, dass da vielleicht nochmal diese Euphorie ein bisschen rüberschwappt, dass man sich das auch nochmal Revue passieren lässt in 4 bis 6 Wochen. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich mir auch ein Trikot kaufen würde oder sonstiges. Im Moment nicht, aber das kann natürlich, wenn es weiter erfolgreich geht, immer wieder so sein. Ich habe gerade überlegt, wer ist denn bei euch Weltmeister geworden? Aber ist ja dieser Martin Keimer geworden, ne? Stimmt, der Golfer, der spielt ja bei euch nebenbei noch Fußball. Ricky, bei euch bei Stuttgart, beim VfB, ist da einer Weltmeister geworden? Nicht im Fußball, aber es gab bestimmt die ein oder andere Sportart, die, obwohl, wenn ich es mir so recht überlege, nein, kein Weltmeister. Ja, selbst bei dem Dorfclub Hannover 96 ist ein Weltmeister mit dabei, wo es ja starke Probleme mit der Vertragsverlängerung gibt, weil Ron-Robert Zieler sagt, für 8 Millionen muss hier die festgeschriebene Ausstiegsklausel, Ablösesumme am Start sein. Die soll aber jetzt schon am besten ab dieser Transferperiode ins Leben gerufen werden. Das heißt irgendwie, wenn 14 Tage oder eine Woche vor Bundesliga-Beginn ein Club kommt und sagt, Zieler, komm, dann steht 96 mit leeren Händen da. Also da gibt es wohl Probleme. Es sieht stark danach aus, dass 96 den Vertrag mit Ron-Robert Zieler auslaufen lässt. Wo wir schon wieder eigentlich beim Thema sind. Ich habe mir hier das ein oder andere Transfergerücht rausgeschrieben. Vielleicht der ein oder andere Hörer könnte ja dieses Format von 4x12er, die Transfer-News ja noch kennen. Hier reden wir über die spektakulärsten Testspiele. Ich habe 2 Testspiele gesehen unter der Woche. Wir reden über Transfergerüchte, über fixe Transfers. Vor allen Dingen freue ich mich, dass Ricky dabei ist, der sich ja damit nicht ganz so beschäftigt, wie eigentlich ich beim MMA-Radio. Ich lasse mich da ja auch so ein bisschen berieseln von dir und gebe ab und zu meine Expertise preis. Und da freue ich mich, dass Ricky da mal auch seine Meinung zugeben kann. Und Pocho ist selbstverständlich MrTransfermarkt.de. Und rechnest nebenbei zusammen. Und am Ende jeder Ausgabe gibt es eine Gesamttransfersumme. Ganz genau. Ich mache mir so Notizen dabei und dann mache ich einfach so einen Strich drunter und dann. Die 94. Ausgabe war wieder 94 Millionen Euro wert. Ja. So. Ricky, aber ein Thema noch zum VfB Stuttgart. Ibisevic soll bleiben. Ist das die richtige Entscheidung? Ja, Ibisevic ist unser Mann, hat Armin Fee gesagt. Ja, natürlich, die haben ja gar keine Alternative im Sturm aktuell. Und ich sehe jetzt auch nicht unbedingt da noch jemanden von einem anderen Club zu uns rüber hüpfen. Und Ibisevic ist ein Mann, der immer seine 10 Kisten macht in der Saison, glaube ich. Also mindestens müsste man jetzt mal nachgucken, ob der in den letzten Jahren nicht regelmäßig sogar mehr als 10 gemacht hat. Ja, ich glaube, in der letzten Saison war es ja ein bisschen schwierig, weil er ja lange gesperrt war, ne? 5 Spiele, genau. Ja, aber es ist ein zuverlässiger Torschütze, der eine gewisse Qualität hat. Und wenn er keinen Bock hat, beim VfB zu spielen, dann würde ich ihn natürlich gehen lassen. Aber wenn er signalisiert, ja, es passt, wir greifen wieder an, dann würde ich. Hast du Kahn nachgemacht mit dem Larren? Echt, ja? Habe ich das? Ein bisschen, ja. Ja, kann sein, dass ich da so mir ein bisschen was abgeguckt habe in der Moderationsleistung von Olli Kahn. Ich mochte Olli und Olli. Naja. Ach, komm. Naja, ich fand's halt nicht so geil, aber ist okay. Du feierst ja auch nicht Dustin Poirier gegen Conor McGregor ab. Du bist doch einfach ein miese Peter. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall glaube ich, dass das wichtig ist, dass Stuttgart überhaupt noch so ein Spieler, der eine gewisse Ausstrahlung hat, da auf dem Platz dann in Zukunft haben wird. Deswegen die richtige Wahl. Ibisevic soll bleiben. Du als Local Hero in Stuttgart, gibt es da irgendein Gerücht? Du musst ja irgendwas mitbekommen. Nee. Irgendwas. Also seit Monaten hält sich ja schon diese Floskel bei uns. Zwei Knaller kommen noch. Ja, die kommen definitiv nicht mehr. Also es gab neulich mal in der Stuttgarter Zeitung oder in den Stuttgarter Nachrichten, ich weiß es nicht mehr, eins von beiden, gab es mal so eine Bilderstrecke, die war überschrieben mit wer kommt, wer geht. Ja. Und also pass mal auf, die habe ich mir jetzt hier mal raufgeholt. Ja. Es ist dann so, also wer kommt, wer geht, dann wird als erstes... Wer ist der Vogel? Der Salzburger Florian Klein gezeigt. Also ist ja ein Transfer, der jetzt doch schon eine Weile in den in trockenen Tüchern ist. Okay, können wir weiterklicken. Mhm. Dann Adam Luschek wird er ausgesprochen. Luschek, okay. Also eine Granate, die haben wir schon verpflichtet. Ja. Und natürlich nicht zu vergessen den dicken Daniel Ginczek. Der ist ganz schön fett geworden, du. Ja, habe ich neulich so. Der sieht so ein bisschen moppelig aus. Habe ich so ein Bild von ihm gesehen. Wie der Lasogga? Nee, Lasogga sieht der brachial aus. Oh, also der sieht eher so ein bisschen fett aus. Dann ganz oben auf der Wunschliste des VfB steht Philipp Kostic von Groningen. Ja, okay, kenne ich nicht. Sagt dir das was? Nein. Ja, niemanden sagt das was. Aber das ist der Topspieler, den der VfB gerne haben würde. Und dann wird's schon interessant. Dann kommen so Sachen wie Patrick Funk versucht's nochmal oder geht er oder sowas. Ja, ja, Patrick Funk, irgend so ein Zweitligist. Rani Khedira wird dann jetzt hier thematisiert. Selbst Kakao schafft es noch in diese Bilderstrecke. Ist ja schon gewechselt. Ja. Deswegen ja. Das ist ja das Absurde. Sie wollten halt unbedingt eine Bilderstrecke machen und es gibt halt nichts zu berichten. Dann wird Ibrahima Traoré hier gelistet, der gefühlt schon letzten Winter gewechselt ist. Arthur Boka, der ist, glaube ich, schon in der Hall of Fame mittlerweile beim VfB. Alumni-Section, ja. Ja, Johann Audel hat, glaube ich, in 6 Jahren ein Spiel gemacht beim VfB. Mo Abdelaue, da lachen selbst in Hannover noch Leute. Ja, also es wird nicht besser, dann kommt Quist. Ja, hat man auch viele Stücke drauf gehalten. Ja, der war ja zunächst auch gar nicht so schlecht. Raphael Holzhauser wird hier also Popstar. Ich kann das jetzt immer weiterklicken. Es sind nur Spieler, die schon beim Verein sind oder bereits gewechselt sind. Aber es gibt eigentlich keinen Spieler, der hier gelistet wird, wo man so sagen könnte, ganz konkret, was weiß ich, Spieler XY aus, da und da, steht in Verhandlungen mit dem VfB. Sowas gibt's bei uns hier in Stuttgart nicht. Wir haben unseren Kader komplett voll, kann man fast schon sagen. Ist der Hamster wieder aktiv? Ich kann es nicht ändern. Dieses Vieh. Es ist ein Podcast-Hamster, ich finde es super. Also, ja. Aber nochmal dazu zu sagen, wusstet ihr, dass Ibisevic noch eine zweite Nationalität hat? Bosnien und? Herzegowina? Ja, was noch? Ja, also Bosnien, wenn du es so sagst, dann ist der bestimmt noch... Schweizer. Nee, ich sag Belgier. Soll ich es euch sagen? Was? Er ist US-Amerikaner. Das wusste ich. Stimmt, doch, das wusste ich. Scheiße. Doch, der hat da, ist mit ganz, ganz jungen Jahren, U10 ist der in die USA ausgewandert mit seiner Familie, hat dort ein Fußballcamp besucht und ist dann wieder nach Europa. Das hätte ich wissen müssen. Scheiße. Ja, tut mir leid. Ja. 8 Millionen Mark wert übrigens, wer mitrechnen will. Ich wusste es übrigens. Zum selber mitrechnen, genau. Genau. Das ist ja auch, wir haben ja auch so einen Bildungsanspruch hier und so können die schriftliche Addition wird dann so noch mal ein bisschen geübt. Ja, sehr Dank. Ist bei mir aber noch einiges an Nachholbedarf, rein mathe-technisch. Ja. Dann lass uns doch mal, will noch irgendwer was über Jogi Löw sagen? Ich meine, wo waren das, also... Das war ein herbeigezogenes Thema, meiner Meinung nach. Und Löw hat es schon richtig gemacht, einfach nichts zu sagen. Fand ich eigentlich ganz witzig. Bis dann heute kam, dass er bleibt. Ricky Löw bleibt Trainer. Hast du was anderes erwartet? Eigentlich jetzt nicht mehr. Aber so kurz nach dem Titelgewinn habe ich es nicht ausgeschlossen, dass er sagt, das war's. Aber es geht ja dieser Plan rum, dass der Tuchel jetzt Co-Trainer wird. Bis zur EM 2016 und dann, je nachdem, wie er sich macht, das übernimmt, das Ding. Kurz noch mal, ich muss noch mal kurz zurückkommen auf den VfB Stuttgart, denn der hat gerade sein Testspiel gegen Aue mit 1:0 gewonnen. Na, ja. Souverän. Ja. Habe ich mitverfolgt auf Facebook, Pocho. Oh ja. Was kam sogar bei MDR. Boah. Im Livestream. Ach echt? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Mensch, ihr Schwaben seid ja technisch allen. Nee, also wenn der große VfB in Aue zu Gast ist, dann wird da alles aufgefahren. Dann kommt da der Bingo-Bär. Kennst du Bingo-Bär vom Natürlich MDR? Kenn ich den Bingo-Bär vom NDR. Er kommt da und das ist ja, aber wie kommst du denn vom Erzgebirge Aue zum Bingo-Bär? MDR. Der Bingo-Bär, das Bingo ist doch auf NDR. Dann gibt's da auch einen. Oder beim MDR wird der NDR-Bingo-Bär gezeigt. Oh Gott, ist das ein Scheiß. Ist die Umweltlotterie. Wird bei uns hier ein Riesenrennen. Ja, um die Bingo-Umweltlotterie wird hier bei uns in der Landeshauptstadt Hannover eine Riesen-Remi-Demi gemacht. Das muss wohl echt ein Rating-Juggernaut sein im NDR. Sieht ja ein bisschen aus wie Juggernaut. Ja, hast du gerade den Bingo-Bär gegoogelt? Was ist denn der Bingo-Bär? Nee, ich kenne ihn. Pocho, was ist denn der Bingo-Bär-Marktwert? Das kann ich dir erst nach der nächsten Ausgabe sagen. Die fluktuiert immer ein bisschen zwischen den Ausgaben. Okay. Ja, gut, hätten wir das auch geklärt. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe, wenn wir den Marktwert vom Bingo-Bär. Bitte nicht vergessen, Pocho. Ja, nee, ich werde es nachgoogeln. Marktwert vom Bingo-Bär bitte gleich notieren. Ja. Aber es wird schon ein relativ hoch angesetzter Preis sein. So, dann lass uns mal zu Real Madrid kommen. Und da weiß ich ja, insbesondere Ricky ist ja ein Fanboy von James Rodriguez. Und da möchte ich grundsätzlich mal jetzt kurz euch beide fragen. Diese Entwicklung der Transfersummen, muss man sich da jetzt einfach nur denken, okay, das ist also das aktuelle Level, in dem wir uns im europäischen Fußball bewegen, oder? Also sprich, man muss den Kopf einfach ausschalten und sagen, 80 Millionen Euro für einen, der bei der WM 6 Tore geschossen hat und beim AS Monaco lange Zeit nur auf der Bank saß, für 45 Millionen Euro vom FC Porto gekommen ist. Und oder sagt ihr, wo geht diese Reise hin mit den Ablösesummen? Was meint ihr, Pocho, was meinst du? Also ich glaube, man sieht ja schon irgendwie, dass sich alle Ablösesummen so irgendwo, auch wenn es sich blöd anhört bei dieser Höhe, irgendwo festsetzen. Also die ganzen Topspieler kosten so zwischen, oder super Topspieler wie jetzt James oder so, die kosten so um die 80 Millionen bis 94 Millionen zum höchsten Fall. Dann gibt es so ein großes Gefälle, da gibt es die Leute, die so zwischen 30 und 40 Millionen kommen. Und dann kommen die normalen Transfers in Anführungsstrichen, die vielleicht zu einstelligen Transfersummen kommen. Das Gefährliche ist daran natürlich, das Ende ist irgendwo offen. Und dann wird es natürlich gefährlich, um dieses Financial Fair Play irgendwie durchzusetzen. Das Ende scheint offen, aber du hast es gesagt, dass die kleineren Vereine schon. Also es, mein Lieblings. Was denn? Ricky? Ja. Was ist denn los? Was macht er denn? Er läuft immer auf seinem Rad. Ja, ich will es ja leicht zu erheitern. Ich habe dir gesagt, weißt du noch, als wir so lange gefacetimed haben, als wir zum ersten Mal deine Spülmaschine ausprobiert haben? Das war meine Waschmaschine. Deine Waschmaschine. Da habe ich dir gesagt, hättest du da mal ein paar Drähte dran geschraubt ans Laufrad, da hättest du schon dein iMac von versorgen können, stromtechnisch. Der guckt immer so unfassbar dämlich. Der läuft im Rad, macht eine Pause und glotzt mich blöde an. Jetzt geht der Drucker auch noch los. Ich werde dir wahnsinnig. Was erwartest du denn von einem Hamster? Ich glaube, du hast auch viel zu hohe Ansprüche intellektuell an den Hamster. Ich glaube, der hat zu hohe Ansprüche an mich intellektuell, weil so wie der immer so erwartend guckt, also, das ist ganz irre. Naja, mach weiter. Das fängt ja schon an bei Vereinen wie Hannover 96. Da holst du für 5+ Millionen Euro einen José Lu, der bei Frankfurt und bei Hoffenheim, möchte sagen, jetzt nicht unbedingt für Furore gesorgt hat. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, what? Das geht gar nicht, meiner Meinung nach. Und er gibt da mal richtig Gas. Hast du nicht ein bisschen WD-40 da für das Rad? Ich hab da mal Butter reingeschmiert. Hat er ausgeleckt. Ja, du hast Angst, anderes Motorenöl irgendwie zu benutzen, dass er dann richtig abgeht, oder was? Weiß ich nicht, was dann passiert. Der ist ja durch nichts klein zu kriegen. Der wird gefühlt seit einem halben Jahr nicht mehr gefüttert. Und ihm geht's so gut wie nie zuvor. Ricky, um dich mal jetzt hier endlich mal zu aktivieren. Du bist ja völlig paralysiert von dem Hamster. Ist an dem Hamsterrad so eine Spirale, wie beim Pinguin aus dem Tim Burton Film? Wenn er den Regenschirm dreht, dass du hypnotisiert wirst? Nee, aber das könnte ich da mal ranmalen. So wie bei den Triebwerken bei Lufthansa. Die haben auch sowas dran. Ja. Ricky, was meinst du, diese Entwicklung der Ablösesummen? Muss man das ausblenden und einfach akzeptieren, dass da die Reise hingeht? Oder sagst du, Riegel vorschieben? Ja, ich dachte eigentlich, sie wollten da mal einen Riegel vorschieben mit diesem Financial Fair Play. Aber merkst du ja selbst, ne? Ja, das ist völlig für den Arsch, ist richtig. Also ich finde das natürlich völlig absurd, aber ich sehe jetzt da auch irgendwo keine Hoffnung, dass ich das jetzt ändern könnte. Ich meine, was willst du machen? Also es scheint ja so zu sein, dass die Spieler gar nicht mehr den Wert haben, also meine Mannschaft wird dadurch besser, sondern eher, ich kann mit dem Spieler so und so viel Geld durch Merchandise machen. Ja. Weil anders sind die Summen ja nicht zu erklären. Also die spielt der ja nicht durch Fußballspielen wieder ein, die Kohle, sondern eher durch Trikotverkäufe und wahrscheinlich dann Werbedeals mit irgendwelchen Schuhmarken oder so, sowas halt. Und solange da so viel Geld fließt, dass sich Vereine die Spieler leisten können oder leisten wollen, glaube ich, wird man da nur schwer einen Riegel vorschieben können. Der hinkt ein bisschen mit Sicherheit, aber das siehst du ja auch bei so Top-Managern, nicht nur bei Banken, sondern bei großen Unternehmen. Das werden ja auch Summen gezahlt, die sind jenseits von Gut und Böse eigentlich. Mhm. Also die kannst du ja auch nicht mehr verargumentieren, aber also mich nervt das natürlich, weil das schließt halt so viele Vereine aus immer und vor allem auch gleich bei diesen jungen Spielern. Das fehlt mir so ein bisschen, dass junge Spieler irgendwie aus ihren eigenen Vereinen dann kommen und mit 22, 23 oder 24 dann von mir aus wechseln. Mhm. Heute musst du ja den Spieler schon mit 16, 17 kaufen und da können so Vereine wie, ich sag jetzt mal Stuttgart, Hannover oder Gladbach bei diesen großen Talenten gar nicht mehr mitbieten. So sieht's aus, ja. Meinst du, das geht dem einher, dass der Fußball so global geworden ist und so eine Merchandise-Maschine geworden ist, dass man sich einfach denkt, ja okay, dann holst du mal einen James Rodriguez und der macht dann halt auch mit Adidas oder Nike, keine Ahnung, dann noch einen fetten Deal oder so. Meinst du, das ist so perfide geworden, das ganze Fußballsystem? Ich vermute, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Rechnung ist, der wird uns irgendwie den Weltmeister, den Champions League Titel bringen oder so. Und das glaube ich nämlich nicht, weil dafür haben sie ja eigentlich schon die Mannschaft. Also ich glaube, dass es wirklich so eine Merchandise-Nummer ist. Ja, denk schon. Ja. Was meint ihr beide, Toni Kroos, wird der da auf der 10? Ich meine, das ist die Position von Isco. Viele Leute in Spanien haben ja gesagt, dass er sich so ein bisschen umstellen muss, was ja eigentlich eine Äußerung ist, wo ich mir denke, ah, okay, ist ja cool, dass er eventuell so eine 8 geben muss, dass er sich ein bisschen zurückfallen lässt. Jetzt hat mir einer geschrieben, muss mal was kacken. Meinst du, dass für Toni Kroos bei Real Madrid jetzt auch noch, wo James Rodriguez, der ja keinen Spielmacher macht, ergibt, aber meinst du, da ist noch Platz? Ich meine, es ist jetzt ein Kopf-an-Kopf-Duell mit Isco, der ja jetzt auch schon, was ich heute gelesen habe, auch schon wieder bei anderen Vereinen im Gespräch ist, aber das kann es ja nicht sein. Dann holst du den Burschen, wo war es, Malaga oder wo kam er her? Malaga, ne? Ich meine schon. Ja. Mhm. Da holst du den für viel Geld und feierst den ab. Zweitbester Spieler der U21-WM und Vorschusslorbeeren etc. Holst du den? Er hat anscheinend nicht funktioniert. Also meiner Meinung nach hat er nicht funktioniert. Und dann holst du jetzt Toni Kroos. Meinst du, da wird es den Battle geben, Isco gegen Kroos? Oder sagt man dann doch eher, man verleiht Isco oder verkauft ihn? Ich glaube, erstmal zu sagen, dass man, Isco kam von Malaga für 25 Millionen, das stimmt. Ich glaube, dass die einfach sehr breit aufstellen, aus dem Grund, genau wie es auch die großen Vereine oder der große Verein oder die zwei großen Vereine in Deutschland machen, nämlich, dass da wirklich eine Rochade irgendwo jedes Mal stattfindet, wer da wo spielt. Ich glaube einfach nicht, dass ein Spieler bei den großen Vereinen jedes Spiel machen wird. Was Wiki vorher gesagt hat, dass da viel mehr Geld im Spiel ist bei Werbeverträgen und so. Das würde ich genau so auch unterschreiben. Denn wenn man davon ausgeht, dass ein, und jetzt wieder zum Rechenspiel, dass ein James Rodriguez einen Marktwert laut Transfermarkt von 60 Millionen hat und den dann für 80 Millionen holt, sind da immer noch 20 Millionen dazwischen. Das Problem bei diesen großen Mengen Geld ist einfach nur, dass die ja auch so unendlich lange Langzeitverträge mit Sportartikelherstellern und so weiter machen und dass dadurch natürlich auch eben Sachen wie Trikots und Merchandising unendlich viel verkauft werden. Und ich glaube, wir wissen alle nicht, wie viel Geld dahinter steckt. Und das erklärt dann solche Marktpreise beziehungsweise solche Preisexplosionen. Aber auch ein Isco hat einen Marktwert und auch wieder zum Rechenspiel von 35 Millionen. Ist also auch nicht der schlechteste. Und das wissen wir auch, weil er halt mit sehr großen Vorschusslorbeeren nach Madrid kam. Aber anscheinend spielt er jetzt keine Rolle mehr, weil mehr als 11 Spieler darf selbst Real Madrid nicht aufstellen. Vicky, was meinst du, wird Toni Kroos sich durchsetzen bei Real? Das wird interessant sein. Ja? Also ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weil ich fand Toni Kroos immer schon stark. Und hab mich gewundert, als der so seine Probleme mit Pep bekommen hat. Wenn das stimmt, ich weiß ja nicht, ob das irgendwie verbrieft ist, dass die wirklich Probleme miteinander hatten. Das sah ja nur einmal, glaube ich, so aus nach dem oder während dem Stuttgart-Spiel, also als sie ihn da ausgewechselt haben. Und nicht abgeklatscht hat, ne? Ja, also vielleicht wurde da auch zu viel hineininterpretiert, aber jetzt nehmen wir es halt mal an. Da habe ich mich sowieso so ein bisschen gewundert, weil ich das Gefühl habe, das ist eigentlich so gar nicht seine Art, dass er da jetzt so die eingeschnappte Leberwurst mimt, oder? Toni Kroos oder Pep Guardiola? Beide eigentlich. Ja, Pep Guardiola hört man aber des Öfteren, dass der schon mal wen auch köpft in der Mannschaft. Okay. Also Eto. Ich habe ihm ja immer so ein bisschen unterstellt, dem guten Toni Kroos, dass er zwar gut ist, aber so nie so eine Leitfigur war in der Mannschaft. Und ich fand, jetzt bei der Weltmeisterschaft hat er da die Skills gezeigt, dass er eine Mannschaft mitführen, ich sage bewusst mitführen kann, weil es war natürlich nicht Toni Kroos alleine, der da irgendwie Deutschland zum Titel geführt hat, aber er war ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Für mich ohne der beste Feldspieler. Warte mal, ey, es ist... Was geht denn da ab? Ist gedopt. Der ist doch auf, wie heißt das Zeug, was die in der UFC alle spritzen? TRT? Ja, genau. Der ist doch da auf der ganzen Welt. Warte, ich. Meinst du da nix? Doch, ich versuch mal. Leck dir doch mal einen Stock zwischen die Speichen. Wenn das jetzt so abrupt aufhört, da habe ich ein bisschen Angst, was mit dem Hamster passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber ich befürchte, dass nach diesem ruhigen Moment das Hamsterrad einfach wieder losgeht und Ricky K.O. ist. Ich habe das jetzt vom Hamster niedergestreckt. Was hast du denn gemacht? Ich habe ihm gesagt, dass er aufhören soll. Und bald hast du ihn in die Mikrowelle gesteckt. Hat er dir Mittelfinger gezeigt? Nee, er steht jetzt vor mir. Jetzt nehme ich das mal auf. Er steht jetzt vor mir und guckt blöd. Das ist exklusiv. Hast du den rausgeholt aus dem, oder? Nee, er steht jetzt, der steht ja hier neben mir auf dem Schreibtisch. Ach so. Ja, und jetzt steht er da und guckt blöde. Das interpretierst du, dass er blöde guckt. Ja, logisch. Ich schreibe das jetzt mal auf Twitter hier. Aber Chris, du wirst es leider nicht sehen können. Ja. Ja. Du bist ja vielleicht eine alte Mistsau, du. Ja, also Toni Kroos, ich bin wirklich auch gespannt, wie der sich da durchsetzen wird. Ich bin da ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Fand aber aus Sicht der Bayern die Geschichte ganz gut, dass sie ihn verkauft haben, weil eben nächstes Jahr kann er dann ablösefrei gehen. So hat man nochmal zwischen 27 und 30 Millionen Euro einkassiert. Das fand ich ganz schön. Und da Pep und Toni Kroos eh nicht die allerbesten Freunde sind, konnte man mit dieser Geschichte sicherlich ganz gut leben. Aber spannend wird es jetzt auch bei den Bayern sein, wer da die Rolle einnimmt. Es wird auch schon von Thiago so ein bisschen spekuliert, dass der vorgezogen wird auf die 10 und würde so ein bisschen passen. Oder bei Pep ist es immer schwierig, da zu sagen, ja, der wird auf die 10 gestellt und da spielt er dann halt. Das ist ja so ein fließendes System, was der immer spielen lässt. Wie jetzt zum Beispiel wieder beim Testspiel gegen MSV Duisburg, wieder mit einer Dreierkette, hat ganz okay funktioniert. Nicht so gut natürlich wie beim DFB-Pokalfinale, wo er auch eine andere Truppe gespielt hat. Aber ich bin gespannt, wer da die Spielmacherposition dann ausfüllt. Ich kann mir aber ganz gut vorstellen, dass es dann doch, dass man da eine interne Lösung präsentiert und keinen neuen Spieler verpflichtet. Matthias Sammer hat ja selbst noch gesagt, dass sie das jetzt abchecken. Ob man da noch einen Spieler bräuchte. Pep Guardiola ist wohl nach dem Rüffel, den er bekommen hat von Hopfner und von Sammer bezüglich Reus, völlig unbeeindruckt und hat jetzt gesagt, nö, den will ich immer noch haben. Ich bin gespannt. Grundsätzlich dürfte es kein Problem geben, den Spieler zu verpflichten. Aber Matthias Sammer hat ja auch schon gesagt, wir können nicht noch einen Spieler von Dortmund holen. Irgendwann geht die komplett Fußball-Deutschland bei uns auf die Barrikaden. Ricky, hast du das mitbekommen mit Reus? Ja, habe ich mitbekommen. Also macht aber Sinn, den verpflichten zu wollen. Ja. Der ist halt eine Bombe, der Spieler. Also kann ich schon verstehen. Aber ich habe noch eine andere Frage. Ist der Wechsel von Khedira mittlerweile schon bestätigt irgendwie? Nein. Das bedeutet, aktuell würden sich Groß und Khedira, wenn Khedira bleiben würde, wahrscheinlich um einen Stadtplatz in der Stadtelf. Nee, streiten, warum? Oder? Nee? Ne, Khedira wird ja da mit Iaramendi und mit Xavi, nicht Xavi Hernandez, mit, wie heißt er? Kinder, jetzt müsst ihr aber mal. Xavi Alonso, danke Pocho. Mhm. Wird er da sich ein Duell leisten, wie das mit Modric aussieht, ob der da auf der Sechs, da war er eigentlich ganz gut aufgehoben, ne? Mit ihm eigentlich, mit diesem Move, ihn auf die Sechs zu stellen, haben sie eigentlich meiner Meinung nach einen großen Anteil geleistet, die Champions League zu gewinnen. Aber Toni Kroos wird ja entweder davor auf der Zehn spielen, davor, oder auf der Acht, so eine Mischlösung. Aber die werden sich da nicht ins Gehege kommen, gehe ich nicht von aus, nee. Es kann natürlich sein, dass sie sagen, Toni, du spielst jetzt auch auf der Sechs, aber da sind sie überbevölkert, wobei sind sie eigentlich auf jeder Position, aber nö, ich glaube schon, wenn Sami Khedira bleibt, wird der hinter Toni Kroos spielen. Okay, okay. Kommt da, da kommt nichts mehr. Nee, das war jetzt für mich eigentlich nochmal interessant, ob es vielleicht dazu kommt, dass wir wieder zwei Deutsche bei Real Madrid haben. Aber es sieht ja nun wirklich nicht danach aus, dass Sami Khedira bei Madrid bleiben möchte. Ja. Was ich jetzt mitbekommen habe jedenfalls. Ja, ich fände es auch schade, wenn Sami Khedira den Verein verlässt. Aber Arsenal London ist wohl jetzt auch nicht mehr bereit, die 35 Millionen oder sowas zu zahlen. Da sind sie jetzt wohl schon anderweitig auf der Suche. Aber da gibt es noch viele andere Vereine, die Sami Khedira jetzt wohl haben wollen, weil sie gemerkt haben, dass Real anscheinend gewillt ist, den Spieler abzugeben. AS Monaco möchte ihn wohl ganz gerne haben. Ich fände es schade, wenn er den Verein verlässt, aber wir haben ja mit Toni Kroos jetzt einen Spieler, der definitiv die deutsche Flagge bei Real Madrid hochhalten wird. Ich bin aber wirklich gespannt, wo James Rodriguez spielen wird. Also. Ja, aber er kommt doch ganz klar für die Spielmacherposition. Rodriguez für die Spielmacherposition? Ja, würde ich sagen, ja. Und Toni Kroos? Ja, im Wechsel, wie ich es eben genannt habe. Das wird hin und her gehen. Spielmacher, wie kommst du da jetzt drauf? Also ich bin der Meinung, dass er auf jeden Fall im offensiven Mittelfeld beziehungsweise in der Spielmacherposition spielen wird. Natürlich kann der auch rechts außen und links außen spielen, das weiß ich auch. Aber ich glaube, der spielt da zentral. Links außen, das also. Der ist ein Linksfuß, natürlich kann er dann auch links außen spielen. Ja, aber ich sehe das gerade, das ist hier bei Transfermarkt, sind hier so ein paar Punkte verteilt, aber das, also ich gehe davon aus, der wird da Gareth Bale schön Zunder machen. Wie bei, aus welchem Land kommt der? James oder? Kolumbianer. Also, da haben sie ja zwei Spielmacher geholt, der hat ja bei Monaco, soweit ich weiß, auch nie den Dirigenten gegeben. Aber die Monaco-Zeit, da kannst du ja auch eigentlich gar nicht dazu zählen. Weiß ich nicht. Die Hinrunde war schon Bombe, aber dann war. Ich habe auch nur Euro-Goals. Ich habe auch nur mein Knowledge aus Euro-Goals. Aber ich gehe davon aus, dass Toni Kroos die 10 ist. Ja, müssen wir abwarten. Zunächst. Wir werden es nicht entscheiden. Noch nee, nicht. Dann haben sie ja Isco, Toni Kroos und Rodriguez auf der. Ja gut, aber genau das ist ja die Stoßrichtung unserer Diskussion hier, dass sie zu viele Spieler haben. Ja, auf die Position. Ne? Ja, wenn man noch bedenkt, dass Di Maria den Verein wohl verlassen wird, Da wäre dann auf den Außenbahnen schon mehr Luft als auf der 10. Isco, ob der doch den Verein verlässt, selbst Iaramendi ist ja auch noch, steht ja auch noch zur Debatte, der irgendwie nicht so eingeschlagen hat. Ich habe auch nie ganz verstanden, warum man 40 Millionen für den Burschen oder über 40 Millionen abgedrückt hat. Nee, aber das ist ein hochinteressantes Thema, Real Madrid, meiner Meinung nach, und ist für mich, wenn wir es mal in der MMA-Sprache oder in der Kampfsportsprache ausdrücken wollen, Pound for Pound die stärkste Mannschaft auf diesem Planeten. Wobei man natürlich, Ricky und ich, wir hatten noch vorhin schon eine Diskussion, bei der Ricky ausgestiegen ist, weil ihm das zu hypothetisch war. Da haben wir schon darüber ein bisschen, oder ich zumindest hab das Gespräch ein bisschen angestoßen, dass wir, welche Mannschaft wir nehmen bei FIFA 15 im Koop. Und da bin ich ein bisschen... Da bin ich ein bisschen auf FC Barcelonas Wegen, vor allen Dingen, weil auch Javier Hernandez jetzt doch noch ein Jahr bleibt. Also er wird nicht nach New York wechseln, zumindest nicht in diesem Jahr. Und mit Luis Suarez, der ja bei FIFA schon von Anfang an spielen kann, und Neymar und Messi da in den auf den drei offensiven Positionen, das ist schon Knorke. Aber ja, Real Madrid, Barcelona, die werden definitiv ordentlich mitreden in der kommenden Champions League Saison. Wovor ich so ein bisschen Bedenken habe, ist Bayern und Dortmund. Jetzt das Immobile-Debüt gestern war wohl mehr als ernüchternd. Er hat sich wohl überhaupt nicht so richtig eingeworfen, anders als Lewandowski, der auch jetzt nicht ein Bombenspiel gemacht hat wie die komplette Mannschaft, aber er hat immer ein Tor gemacht und hat die Bälle gefordert und auch Spieler mal aussteigen lassen und so, 1-gegen-1-Situation, weil der Spieler ja auch unfassbar schnell ist. Das wurde mir da nochmal richtig klar. Also da mit dem Immobile werden sie noch ein großes Problem haben. Adrian Ramos, auf den setze ich jetzt fast schon, dass der da in Dortmund auch so ein bisschen entlastet, den Immobile. Was meint ihr denn? Wird Dortmund und Bayern in der Champions-League-Saison wieder so eine große Rolle mitsprechen, Pocho? Ja, also alles andere wäre ja auch irgendwo eine Enttäuschung, weil man kommt irgendwie jetzt aus der wirklich aus der Liga der Weltmeister und da muss man auch irgendwas darstellen. Und ich glaube auch, dass viele Sachen jetzt, vieles Gerede auch am Anfang jetzt eine ziemliche Schutzbehauptung ist, die man jetzt ein bisschen reinbringen kann. Das ist irgendwo auch zum Beispiel von Sammer, glaube ich, irgendwo ein bisschen Kalkül, dazu sagen, wir haben Angst vor einem Fehlstart, beziehungsweise es könnte ja sein, dass die alle so kaputt sind, wenn es dann nicht so kommt. Das ist so, das ist Fakt. Ja, Fakt ist es nicht. Weil es ist Fakt. Auch Herr Sammer kann nicht in die Zukunft schauen, darum ist es kein Fakt. Nein, es ist Fakt. Ich habe mal gelernt, Leute, die sagen, es ist Fakt, haben immer Unrecht. Okay, mag sein, aber dann lass mich das bitte nochmal ausführen. Es ist Fakt in den letzten zwei großen WM-Turnieren, dass die Bayern immer scheiße abgeschnitten haben am Ende der Saison. Vierter und Dritter. Es ist ja auch nicht, das gebe ich ja recht, das ist ja auch nicht verwunderlich, wenn 50% der Stammmannschaft ein langes Turnier im Sommer gespielt haben. Das ist ja auch gar nicht Zufall, aber man kann es halt nicht voraussehen. Und ich bin der Meinung, dass das eine Art Schutzbehauptung ist dafür, wenn es dann nicht läuft, kann man immer noch sagen, unsere Spieler sind so stark, die können das kompensieren. Wenn es dann aber nicht laufen sollte, so wie es vorhergesehen wird, sagt man dann, ja, das haben wir ja von Anfang an gesagt, es lag an der WM. Ja, von daher ist das irgendwo eine Schutzbehauptung seitens des Vereins, die absolut nachvollziehbar ist, aber nicht unbedingt so eintreten muss. Also gibt es ja auch noch andere Vereine, die genau dieselben Probleme haben. Ich verstehe immer nicht, warum das jetzt bei Bayern irgendwie ein bisschen wichtiger sein soll oder bei Dortmund oder so. Ich meine, alle Vereine, die da in der Champions League spielen, haben genau dasselbe Problem im Endeffekt. Nö, sage ich einfach nein. Na gut. War das auch geklärt. Nee, also viele Spieler wie Dortmund und Bayern musste sonst keiner abstellen. So. Und wenn ich jetzt diesen Supercup schon oder dieses... Ja, wie war das die Jahre davor? Bei anderen Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, da waren doch auch viele Spanier komplett das ganze Turnier immer weg und haben eine komplette Champions-League-Saison gespielt und haben mehr Spiele in der spanischen Liga bestritten, mehr Pokalspiele bestritten. Das ist für mich, ist das müßig, darüber zu diskutieren. Natürlich kann das sein, dass es dazu kommt, aber das wird für mich zu hoch gehängt, immer gleich. Also, dass man dann sagt, ja, jetzt wegen dem Turnier, weiß ich nicht, bleibt Bayern auf der Strecke oder Dortmund. Das betrifft ja beide Mannschaften. Findest du das denn optimal, wenn jetzt, wann ist denn das? Nächstes Wochenende oder übernächstes Wochenende dieser Supercup gegen Dortmund Ich weiß es nicht. Ja, ich halte von diesem Supercup natürlich deswegen nicht. Nein, ist mir egal, ob der. Nee, das muss man ja schon mal dazu sagen dürfen, weil er dem Sieger überhaupt nichts bringt. Deswegen, da ist halt ein Quatschpokal. Also von mir aus, wenn man dann sowas machen würde, dass der Sieger einen UEFA-Cup-Platz bekommt oder so. Also irgendwas, weiß der Kuckuck, aber da macht wenig Sinn, dass Bayern München mitspielt. Dann können sie da ihre D-Jugend hinschicken in den UEFA-Cup oder so. Aber erst am 13. August. 13. August. Ja, aber natürlich ist das nicht ideal, aber solche Spiele gibt's doch auch in anderen Ligen. Also ja, aber das ist mir ja egal. Ich will die ja nur. Ja, mir ja nicht, man muss ja die Top-Vereine, du hast doch über die Champions League jetzt geredet, oder? Ich will aber erstmal meinen Punkt nochmal ausführen. Mhm. Dass dieses Ding da jetzt ansteht und irgendwie ein paar Tage vorher erst die Spieler aus dem Urlaub wiederkommen. Es ist nicht so, als hätte Dortmund und Bayern Trainingsrückstand. Nein, die Spieler kommen kurz vorher erst aus dem Urlaub wieder. Finde ich schon das legitim, dass man sagt, dass man da schon ein bisschen benachteiligt ist als Dortmund. Aber das ist doch bei anderen Vereinen auch so. Jetzt vielleicht nicht dieses Jahr, weil Spanier früher ausgeschieden sind oder Engländer oder so, aber ja, das ist doch bei anderen Vereinen genauso. Was willst du von mir? Ich bin halt kein Spanier. Ja, was willst du von uns? Wo ist das Problem? Ich meine, ja, ist halt so. Mein Gott, sie haben die besten Spieler der Welt, dann müssen sie halt damit leben, dass die zur WM fahren und die sorgen ja schließlich dafür, dass der Verein auch ein Stück weit mit in den Fokus gerät, weil ihr Spieler wird Weltmeister. Völlig richtig. Weiß halt einen sauren Apfel. Und wer damit ein Problem hat, welcher Verein, dann sollten sie sich halt solche Affen kaufen, wie beim VfB spielen, dann haben sie das Problem nicht mehr. Völlig richtig. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass Bayern höchstwahrscheinlich, oder weiß ich nicht, schlecht in die Saison starten wird oder nicht Meister wird. Das ist mir egal, weil der Weltmeistertitel, der ist mir dann schon... Ne? Ja, wo ist denn das Problem? Aber nee, ich habe gar kein Problem. Ich möchte nur die Diskussion nochmal antreiben. Weil es nun mal so ist, dass beide Mannschaften erhebliche Probleme haben, richtig in die Saison zu starten. Mir ist es völlig egal. Das Problem ist ja hausgemacht, dass wir 14 Spieler abgestellt haben zur WM. Das ist nun mal so. So ist das Ding. Ich jammer da überhaupt nicht. Aber ich kann verstehen, wenn Matthias Sammer... Aber es ist müßig, darüber zu diskutieren. Ich meine, das wissen die doch vorher. Ich verstehe das Problem einfach nicht. Matthias Sammers Aussage geredet. Darum geht's mir ja nur. Ja, aber was, dann kann ich ja zu dem sagen, was labert der für eine Scheiße? Wer weiß das doch vorher, wie das ist da jetzt nicht, dass das wahnsinnig eine riesen Überraschung jetzt geworden ist auf einmal, dass die Spieler jetzt erst dann wieder zum Training kommen und möglicherweise nach einem WM-Turnier, wo von auszugehen war, dass man, sag ich mal, so bis ins Halbfinale kommen kann, das ist jetzt nicht völlig auszuschließen, und dass man praktisch alle 7 Spiele bestreiten muss, dass man halt einfach ein bisschen später dann mit seinen WM-Spielern rechnen muss, das wissen die doch vorher, jammert ja nicht, er hat nur in diesem Sport1-Interview erzählt, dass das problematisch ist für die beiden Top-Clubs aus Deutschland, dass man möglicherweise holprig in die Saison startet. Aber von Jammern hat gar keiner geredet. So, er hat halt nur gesagt, so ist es, so könnte es sein, bums aus. Also wir als Bayern werden sowieso nicht jammern. Das muss ich jetzt mal so fest zementieren hier. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann damit leben, so. Ja. Wir haben auch Großartiges erreicht bei der WM mit den abgestellten Spielern von Gladbach, von Dortmund, von Bayern. Ich würde jetzt auch gerne leider Stuttgart mit in die Liste aufnehmen, aber mache ich dann in der nächsten WM-Ausgabe in 4 Jahren. Wer weiß, wer da dabei ist. Ne? Wer weiß, wer da dabei ist, ja. Antonio Rüdiger in der Verteidigung oder so, kann schon. Das wär's. Da knurrt er nur. Was ist mit dem Hamster los? Ist er umgekippt? Nö, der hat sich jetzt eingebuddelt wieder. Geht jetzt erstmal wieder pennen. So, also das zu dem Thema, was gerade vor allen Dingen bei Sky und bei Spox und bei den ganzen Sachen rumgeistert, dass ein Fehlstart der beiden großen deutschen Clubs erwartet wird. Ja, da gibt's ja auch. Ich muss es nochmal sagen, ich verstehe es einfach nicht. Wie man überhaupt auf die Idee kommt, wie kann man denn so einen Fehlstart von den beiden Clubs erwarten? An was machen die das denn bitteschön fest? An den letzten beiden Turnieren. Ja, also, da findest du bestimmt auch irgendwas, wenn es irgendwie am 8.3. irgendwie stark geregnet hat, haben die ihr erstes Spiel immer verloren oder so ein Scheiß. Ja. Also, das ist doch alles Bullshit. Ich meine, man muss doch mal einfach die Tatsachen sehen, dass da sind zwei Mannschaften, die der Liga zu entwachsen scheinen, sage ich jetzt mal. Dortmund vielleicht nicht ganz so stark wie Bayern. Und dann kommen die mit, da droht jetzt schon ein Fehlstart. Immerhin geht's am ersten Spiel da für Bayern gegen Wolfsburg. Wolfsburg, wa? Mhm, ja. Und Dortmund, gegen wen spielen die? Am ersten Spieltag? Gegen Leverkusen? Mhm. Leverkusen, also man müsste müsste jetzt natürlich wissen, gegen wen diese beiden Mannschaften an den ersten 5 Spieltagen spielen. Dann kann man ja ungefähr mal von einem Fehlstart erst sprechen. Also Bayern hat in den ersten 3 Spielen Wolfsburg, Schalke und noch was relativ. Also wir können ja mal anfangen. Bayern spielt am ersten Spieltag gegen Wolfsburg. Am zweiten Spieltag spielen sie in Schalke oder auf Schalke. Am dritten Spieltag spielt unterm Strich komme ich aber Stuttgart, guck mal, komme ich aber trotzdem darauf zurück, dass Bayern München, egal in welcher Verfassung, mit Sicherheit den Anspruch hat, jedes Spiel zu gewinnen. Ja. So, und vor allem auch die Qualität. Und also dieses, auch wenn es die Presse sagt, ist egal, wer das sagt, ich verstehe einfach nicht, wie man darauf kommen kann. Also jetzt, das könnte sein, dass die einen Fehlstart haben oder wir gehen davon aus, darum geht's ja. Das ist mir zu blöde. Das war mir aber wichtig, dass du das noch dazu gesagt hast, dass die Presse dieses Thema ja groß macht. Nicht die Bosse. Natürlich gibt's die Geschichte von Karl-Heinz Rummenigge, der gesagt hat, dass man den Bundesliga-Start eine Woche verschiebt. Mit der Begründung, die dann zurückkam, nein, jetzt haben die Mannschaften wenigstens eine Chance, gegen Bayern zu bestehen. Weiß ich schon. Wer hat diese Begründung denn gegründet? Weiß ich nicht. Ja, also wenn ich das sage, dann interessiert das, glaube ich, auch Karl-Heinz Rummenigge nicht. Nee, aber das weiß ich nicht. Ist doch Quatsch. Also ich halte das weiterhin für Quatsch, weil dieses Problem, dass die Spieler abgestellt werden müssen, Nationalspieler, haben viele Clubs, natürlich jetzt nicht so lange, wie vielleicht die manche Bayern-Spieler jetzt weg waren, ist mir schon klar, aber die Spieler haben auch eine andere Qualität und von daher glaube ich, dass sich das dann, also ich glaube, dass zum Beispiel sich für so einen kleineren Verein das viel stärker auswirkt, wenn ihre WM-Fahrer 3-4 Wochen später erst trainieren können, als wie bei so einer Mannschaft wie Bayern, die da ein bisschen breiter aufgestellt ist und das vielleicht dann auch so kompensieren kann als Mannschaft insgesamt. Also mir ist schon klar, dass da viele Nationalspieler von Beginn an spielen, aber wenn die halt, sag ich mal so, auf der letzten Rille laufen, dann können die sich gegenseitig dann, denke ich mal, auch noch so ein bisschen durch dieses Spiel tragen. Es ist ja nicht so, dass die halb tot auf dem Platz schon stehen ab der ersten Minute, sondern das wird ja dann eher ein Problem zum Ende hin, denke ich mal. Zum Ende hin der Saison? Nein, wenn es ein Problem gibt, dann ist es doch das, dass die konditionell noch nicht auf der Höhe wieder sind, oder? Oder was ist das Problem? Warum sollte Bayern einen Fehlstart haben? Weil die Spieler noch nicht hundertprozentig fit sind, oder? Das zum einen, weil das mental wohl ein Problem mental scheint, ja. Wieso? Weil man noch mental erschöpft ist, so das, was ich da gelesen habe. Haben die noch Kreuzworträtsel gelöst beim Spielen, oder? Ja, weiß ich nicht. Also wenn mir sowas einer sagen würde, das würde ich ausflippen. Würde ich dem WM-Pokal direkt dem auf die Fresse schlagen. Nee, echt mal jetzt, also du kannst doch nicht dich da hinstellen und sagen, oh, das war mental so anstrengend, diese Weltmeisterschaft. Ah, Alter, dann, was weiß ich, geh Kisten sortieren beim Lidl oder so. Das ist nicht mental anstrengend. Also beim besten Willen, die spielen da Fußball. Was du nicht Aldi gesagt hast. Habe ich ganz bewusst nicht gesagt, weil Aldi ist ja gerade in dieser Woche... darf man die nicht beleidigen. Der erfolgreichste Unternehmer Deutschlands ist gestorben, Chris. Ja, da habe ich schon ein bisschen Respekt vor. Aber also das sind für mich immer so irgendwie so Probleme, die kann ich nicht nachvollziehen. Mit diesem mental bin ich noch nicht wieder da und hin und her. Also das war doch früher auch nicht so. Du hast doch früher auch nicht gesagt, oh, jetzt braucht der Lothar und der Andi Brehme nochmal eine Weile. Also jedenfalls habe ich das so damals überhaupt nicht mitbekommen. Nee, vielleicht war es auch so. Ich kann ja auch nur sagen, was eben diese Lothars und so erzählen immer in den ganzen Talks. Dass sie sagen, wenn du dann 14 Tage dann nach so einem Ding wie der Weltmeisterschaft geistig wohl noch völlig flach bist und dich nicht so richtig ermutigen kannst, jetzt auch noch zu sagen, ah, jetzt sind wir Weltmeister geworden, aber jetzt müssen wir das viel wichtigere Ziel erreichen, das ist Meister in der Bundesliga zu werden. Ich war nie Bundesligaspieler, aber die älteren Semester, die erzählen das reihenweise aktuell. Hm. Ja. Alles Arschlöcher. Ey, nix gegen Lothar, ja? Cowboy. So, dann kommen wir mal endlich zu Hugo Almeida, da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Und zwar spielt er ja aktuell noch bei Beşiktaş Istanbul, ist inzwischen schon freudige 30 Jahre alt. Wer tippt da? Das geht dich überhaupt nichts an. Das Knowledge soll aus dem Kopf kommen, das sagen Hörer auch. Wir sollen nicht immer alles nachgucken. Das ist mir doch egal. Naja. Und da sieht es jetzt stark danach aus, dass Eintracht Frankfurt diesen Spieler wohl verpflichten möchte. Der neue Trainer, Herr Schaaf, sucht wohl händeringend nach einem wuchtigen Neuner. Da würde der wohl ganz gelegen kommen. Man konnte ihn leider bei der WM nicht so richtig bewundern. Aber aus Zeiten aus Bremen muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich mir nochmal Gedanken machen, ob ich den verpflichte. Ich kann echt nicht sagen, wie der bei Beşiktaş eingeschlagen hat, ob der da irgendwie zu einer Größe gewachsen ist. Es spricht natürlich für ihn, dass der bei der portugiesischen Nationalspieler anscheinend Neuner Nummer 1 ist. Kann man jetzt sagen, ja, okay, dann haben sie anscheinend keine Alternativen. Oder der hat sich echt wirklich gemacht, der Bursche. Meint ihr, das wäre einer nochmal für die Bundesliga, gerade für Frankfurt, die da auf der Neuen ein bisschen brach liegen? Ricky, als alter Almeida-Kenner? Also wenn der jetzt nach Stuttgart kommen würde, hätte ich ehrlich nichts dagegen. Aber ich sehe okay. Jetzt auch nicht... Ja, nö, ist ja kein schlechter Stürmer, aber es ist jetzt halt auch nicht eine Mega-Granate. Aber ich glaube, in der aktuellen Phase, in der Frankfurt jetzt steckt, dass die ganzen Stürmer da sich verletzen, muss der ja irgendwie handeln. Und also Hugo Almeida, da gibt's mit Sicherheit schlechtere. Ich finde den jetzt aber natürlich auch nicht wahnsinnig gut. Also ich würde sagen, das ist... Was soll der kosten? Weiß ich nicht. Das ist ein Marktwert von 7,75 Millionen. Wird der aber nicht kosten. Wenn du den für unter 5 bekommst, würde ich sagen. Nee, der ist doch vereinslos im Moment. Der wird doch dann umsonst kommen. Also das heißt, der will dann einfach nur ein ganz okayes Gehalt. Das wäre dann ganz schön, ja. Aber würde ich machen. Ja. Würde ich mal. Wer war denn das damals bei Gladbach? Ihr habt doch auch mal irgendwie nicht Giovanni Elber, das war jetzt in der Nahen. Ja, wer war denn das, den ihr da verpflichtet habt? Das war in Düsseldorf. Voronin. Ja. Das ist ja nicht genau dieselbe Situation, aber ein bisschen kann man es vergleichen. Das war ja auch ein guter Stürmer und man hat sich davon erhofft, der ist vielleicht jetzt nicht mehr ganz so fit, aber dafür ist er immer noch gefährlich. Und es hat zu Beginn der Saison hervorragend geklappt und dann haben sie sich irgendwie in die Haare bekommen. Ist der dann nicht wieder in der Winterpause weg? Er ist nicht in der Winterpause wieder weg. Das gab ja noch ein ziemliches Hin und Her um Voronin, der ein bisschen so als Diva rüberkam, wohl in Düsseldorf. Mhm. Und deswegen sind die so ein bisschen aneinander geraten. Der ist dann, glaube ich, schlussendlich wirklich ohne Ablösesumme wieder in die Ukraine gewechselt oder ähnliches. Irgendwie sowas, richtig. Mhm. Ich kann mich da auch noch dran erinnern. Und sowas kann natürlich dann Frankfurt auch drohen, dass es mit Almeida nicht so richtig klappt. Aber der Thomas Schaaf, der wird den ja auch mit Sicherheit noch kennen aus seiner Bremer Zeit aus, und wird wissen, was er da für einen Spieler verpflichtet. Und so nach außen, das, was man so mitbekommen hat, machte der jetzt keinen völligen Arschloch-Eindruck, der Hugo Almeida. Ich glaub, also das ist schon ein Querulant. Echt? Kam bei mir gar nicht so an. Voronin ist übrigens von Dynamo Moskau wieder zu Dynamo Moskau gewechselt. Oder war er nur ausgeliehen aus Moskau? Man weiß es nicht. Es war irgendwie eine Leihe für 1 Million oder sowas, wenn ich jetzt im Kopf gehabt. Denn damals wurde ja auch hin und her gerüchtet, dass der war ja sowohl bei Köln als auch bei Gladbach vorher und so, und dass diese Vereine haben dann auch angeblich um ihn gebuhlt, was aber nicht stimmte. Und das war so ein komisches Hin und Her. Ich glaube, das war auch nur so ein Name, den Düsseldorf irgendwie kaufen wollte, der aber dann einfach nicht eingeschlagen hat. Ich fand den aber gut. Also ja, ich fand den auch gut. Abseits des Namens hätte ich auch gesagt, ja, nehmen wir. Ich fand den auch gut, bei Berlin sowieso. Also ja, da war er spitze, das stimmt. Ja. Bei mir war er spitze. Also ich würde ihn verpflichten, wenn du den ablösefrei dann ja praktisch bekommst und der Schaaf ein gutes Gefühl hat und sowieso handeln muss. Mhm. Ich meine, das ist halt auch schwierig, gute Stürmer zu bekommen für wenig Geld oder für gar kein Geld in dem Fall. Das muss er eigentlich machen. Wenn der das auch will, mach das. Ja, hier steht aber gerade, das ist natürlich auch super, dass es dazu nicht kommt. Gut, da war das Thema auch geklärt. Hm. Danke, SID. Ja. Hätte da auch mal irgendwie 10 Minuten früher posten können. Juve umgarnt Shaqiri. Shaqiri hat sich ja zum ersten Mal jetzt, nein, zum zweiten Mal geäußert, dass er den Verein schon verlassen würde. Die Bayern möchten wohl 20 Millionen Euro haben. Und da muss man natürlich sagen, jetzt wo man auch noch Juan Bernat, übrigens das T wird mitgesprochen, verpflichtet hat, ist man auf der Außenbahn jetzt also nochmal ein Spieler reicher bei den Bayern. Und er hat ja auch eine, wie ich finde, sehr schöne WM gespielt. War eigentlich so mit der Spieler bei den Schweizern. Und was meint ihr, sollte man den behalten als Faktor, den immer mal wieder reinzuwerfen? Oder hat Juve da einen guten Spieler an der Angel? Ricky, was meinst du? Ich finde ihn gut. Ja, ne? Ich finde ihn schon gut. Und der hat mir auch in München immer gefallen. Aber die Frage ist halt, ob man mit ihm überhaupt noch plant. Also wenn die der Meinung sind, wir brauchen den nicht mehr. Und wir haben andere Spieler jetzt auch, um, sag ich mal, so Lücken zu füllen. Er war ja ein Lückenfüller, muss man ja dazu sagen. Kann man schon so sehen, oder? Sicherlich, ja. Ja, dann würde ich die 20 Mille nehmen, wenn ich die bekommen würde. Das wäre ja auch nochmal die Frage. Und den gehen lassen. Ja. Bei Shaqiri war mit Sicherheit auch immer der Gedanke, dass das mal ein richtig großer werden kann. Nach den guten Erfahrungen, die man mit Alaba erlebt hat. Also ich würde nicht sagen, dass man Shaqiri nur geholt hat, um ihn mal immer mal wieder irgendwie reinzuwerfen oder dass nee, das war der, auch der lange Plan Eindruck. War. Aber ich denke halt so, also wo ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mir irgendwie, also ich habe mir das nicht vorstellen können, dass das mal ein großer Fußballer wird, weil der einfach so komisch aussieht, so von seiner ganzen Körperstatur her und so. Bullig, also, ne? Ich kenne jetzt keine riesengroßen Superstars im Fußballbusiness, die so aussehen. Irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht sind einfach sonst meistens ein bisschen schlaksiger und obwohl Wayne Rooney ist ja auch eher ein Paket. Aber wahrscheinlich wäre Wayne Rooney, wenn der jetzt in Spanien spielen würde, wäre der wahrscheinlich nie ein Star geworden. Weil mal ganz ehrlich, so richtig geile Leistung bringt er ja auch schon länger nicht mehr. Nee, das finde ich auch. Also ein bisschen überbewertet ist der Kollege dann. Obwohl für eine englische Mannschaft oder einen englischen Spieler ist er natürlich noch absolute Klasse. Ja, hat bei Menu ja jetzt vergangenes Jahr einen Premium-Vertrag bekommen, nachdem diese Gerüchte aufkamen, dass Real Madrid ihn verpflichten möchte. Ja, also ich würde, wenn Pep nicht mehr mit ihm plant, dann mussten halt gehen lassen. Also das macht ja sonst keinen Sinn, den da schmoren zu lassen. Ja. Hat Bayern, glaube ich, auch nicht nötig, oder? Bayern ist auch nicht der Verein, der da irgendwie Steine in den Weg legt, aber aktuell jetzt mit dem Fehlen von Toni Kroos, müssen wir mal gucken, ob man da noch großartig Mittelfeldspieler abgibt. Kann man ja noch einen verpflichten. Ja, da Sammy Khedira will ja bei Real Madrid weg. Ja, aber auf der 6 sind wir doch ordentlich besetzt. Stell dir mal vor, Khedira und Schweinsteiger beim FC Bayern. Deinen Kumpel, den kannst du aber anders spielen lassen. Meinen Kumpel kannst du woanders, kannst du auf 8 spielen lassen. Ja. Oder auf 10. Also, mein Kumpel meinen wir denselben, ne, Thiago? Ja. Bojan Krikic, das größte Missverständnis, höchstwahrscheinlich im Weltfußball, Pocho, wird jetzt wohl endgültig abgeschoben nach Stoke City. Hast du eigentlich eine Hoffnung gehabt, dass aus dem, also, nie, es ist, glaube ich, der Lars Ricken der Neuzeit. Das war ein schwerer Vergleich, ne? Meinst du, kommt dann auch nichts mehr? Nee. Bojan Krikic von Barcelona verpflichtet. Alle haben gedacht, ey, das ist die größte Granate, die es im Weltfußball gibt. Dann, ich meine mich erinnern zu können, zum AS Rom ausgeliehen wurde, dort aber nicht überzeugt hat. Dann dachte man sich, okay, man versucht es nochmal in Barcelona. Hat man wieder gemerkt, nein, leihen wir doch nochmal aus. Nach Amsterdam? Ja, komm. War auch nicht so Bombe. Und jetzt hat man sich gedacht, Bojan, ich weiß nicht, wie alt er ist. Der kam mit 16, 17 zu Barca. Das Thema geht schon ewig lang. Der müsste schon so 23, 24 sein. Der wird jetzt grundsätzlich abgeschoben zum Memjuf Club Stoke City. Und da spielt doch auch der Arnautovic bei Stoke City. Also da haben sich da ein Triumvirat der guten Laune hat sich da getroffen. Also das Thema Bojan Krikic im Weltfußball, das ist jetzt, glaube ich, ein für alle Mal abgehakt. Wobei ich mir dachte, da musste ich erst an dich denken, Ricky. So ein Spieler, den hätte ich mir geholt. Der ist schon besser als euer Maxim. Aber ist halt... Also der hat das Tor geschossen gegen Aue. Ach so, ja, okay. Also das ist ja jetzt ein schlechter Vergleich. Ja, okay, der hinkt. Das tut mir leid. Ja, also das Thema... Ja, Stuttgart ist aktuell offensichtlich nicht in der Lage, Talente zu verpflichten oder so. Ich glaube wirklich, da muss man sich jetzt erstmal davon ja so ein bisschen verabschieden, scheint mir jedenfalls so. Stuttgart muss sich jetzt da irgendwie durchwurschteln durch ein schwieriges Jahr und vielleicht ist es ja auch eine Chance. Ich hoffe immer, dass dann aus solchen Situationen irgendwas Großes entstehen kann, weil das war ja jetzt schon mehrfach bei anderen Vereinen und auch beim VfB so, dass es in der Not dann immer irgendwie so ein Heilsbringer gab oder mehrere, die dann durch hervorragende Leistungen einfach dem Verein dann mehr weitergeholfen haben als vielleicht jemanden, den du von außen holst als Topspieler oder möglicherweise Topspieler. Grundsätzlich seid ihr ja eigentlich gut aufgestellt. Ich frage mich immer nur, Zynismus, glaube ich, was du da an den Tag legst. Ich meine nicht aber sportlich, ich meine infrastrukturell und ja, backgroundmäßig. Ja, wir haben auch eine S-Bahn, aber ich weiß gar nicht, ob das ausschlaggebend ist, wenn man die Europa League erreichen möchte. Wenn man eine S-Bahn hat. Ja, ich glaube, mit der kommst du nicht direkt in die Europa League. Nächste Station Europa League. Ja. Kennt ihr noch das Wetten, das Kind? Nächste Station. Blablabla. War, glaube ich, nein. Ja, da kann ich mich sogar noch erinnern. Das war großartig. Arsenal hat einen Spieler verpflichtet, von dem ich noch nie etwas gehört habe. Und so langsam ich jetzt spreche, bedeutet das grundsätzlich für den geneigten 4x12er-Hörer, dass ich den Namen gerade noch versuche zu sortieren. Und zwar handelt es sich um das 15-jährige Barcelona-Juwel, welches ein Deutscher ist, man es aber am Namen nicht direkt erkennt. Ich sage nur Serge Gnabry. Und zwar handelt es sich um Herrn Spanoudakis. 15-jähriger deutsches Megatalent, sagt man zumindest. Und Arsenal London hat da jetzt wohl sich den Spieler verpflichtet vom FC Barcelona. Und ja, da bin ich gespannt. Ich meine, Arsenal hat ja ordentlich Spieler hervorgebracht. Serge Gnabry haben sie ja jetzt Main Roster sagen, aber in den Hauptkader bekommen. Ja, da schlagen sich jetzt auch so ein bisschen so die Mittelklasse-Clubs. Newcastle United, Southampton möchte ja Serge Gnabry haben. Also das können sie. Deutsch können sie, die Arsenal Gunners. Dann gibt's das mit Jérémy Mathieu. Das Ding, finde ich, 20 Millionen Euro. Weiß ich nicht, das ist irgendwie so eine Kombi-Geschichte, diese da an Valencia oder Villarreal, ich weiß es nicht. Schlag mich tot, ich kenne mich da auch in. Eigentlich ist ja Ricky hier der Fachmann. Ich glaube, Levante, Valencia, irgend so ein Club. Dann auf jeden Fall Valencia war's. Ist ein Spieler, den mochte ich eigentlich noch nie. Dann gibt's so Geschichten hier noch um Daniel van Beuten, der HSV, möchte ihn wohl wieder zurückholen. Finde ich eine ganz romantische Geschichte. Ich frage mich sowieso, wann zündet denn jetzt endlich der große Fall dieser HSV-Strukturen? HSV Plus, ja, das tritt ja, glaube ich, erst später in Kraft, aber es sind ja jetzt schon die handelnden Personen dann für HSV Plus größtenteils an der Macht. Und Daniel van Beuten, ich glaube, für ein Jahr zum HSV. Brennt halt auf Saft, ja. Würde ich sagen. Weiß jetzt auch nicht, wie alt er ist. Müsste auch 36. Schon 36, siehst du. Ja, hätte ich jetzt auch so getippt, aber. Würde ich an seiner Stelle nicht mehr machen. Das Affentheater da in Hamburg, also beim besten Willen. Nach der letzten Saison. Ja. Das ist so ein Affentanz da, und es geht ja jetzt schon wieder los. Also. Ja. Hast du da noch Bock drauf? Ich meine, der hat doch das geilste Leben da in München. Aus dieser Sicht habe ich es noch nicht gesehen, dass du da natürlich dieses HSV-Affentheater mitmachst, aber du hast leider recht, ja, jetzt wo du sagst, mit 36 da dir nochmal das Theater geben, weiß ich nicht, aber die Bayern werden ihn wohl erst nächstes Jahr in einer offiziellen Position besetzen. Also er hätte jetzt genau, das wollte ich dich gerade fragen. Ja. Hast du nicht mal erzählt, dass die den als Scout wollten? Genau, die wollen den wohl mitschicken mit einem Breitner, Paule. Und aber er wollte ja noch ein Jahr spielen. Aha. Und ja, gut, war ja Köln im Gespräch und sowas. Also das sind beides Vereine, wo ich mir denken würde, nö. Ja, also ich würde es an seiner Stelle nicht machen. Also nicht nach Hamburg würde ich definitiv nicht gehen. Dann hat Mainz noch einen Spieler aus Portugal verpflichtet, den kenne ich jetzt leider nicht. Müsste ich jetzt mal kurz nachgucken. Philipp Juricic. 22 Jahre alter Offensivspieler. Wird hat für einen Juric-Reis erfunden, wa? ja, ansonsten gucke ich nochmal hier. Shaqiri. Erik Durm soll wohl verlängern beim BVB. Finde ich gut. Mag den Burschen. Hat ja nie einer auf mich gehört. Da wären wir auch Weltmeister geworden. Da wären wir auch Weltmeister geworden, hätte der auf links gespielt. ja, Thomas Eisfeld, da gibt's ja eine Geschichte. Das ist ja auch ein Spieler von Arsenal. Der soll wohl ausgeliehen. Sänger. Hä? Nix. Thomas Eisfeld, das ist ja auch einer von so der Buddy von Serge Gnabry aus der Gunners Schmiede. Und der soll sag mal, tritt der nicht ab und zu mal als Jan Delay auf? Thomas Eisfeld, ja. Ah, Eisfeld, okay. Hab ich jetzt? Ja. Was denn da jetzt drauf? Also, ja, der heißt doch so. Ja. Ist doch so. Ja, aber warum er das so despektierlich fragt? Ja, weil ich es nicht wusste. Ja, aber es ist so. Ja, deswegen fragte ich. So. Ansonsten war es das. Ja, was ich befürchte so ein bisschen, in der Bundesliga wird es jetzt schwer, so die etwas klangvolleren Namen zu verpflichten, denn eigentlich war die große Jagd nach Spielern ja vor der WM, jetzt sind die ganzen Spieler ein bisschen teurer geworden. Man sieht es ja jetzt auch bei Rodriguez, der hat vor der WM, hatte der mit Sicherheit keinen Marktwert von 60 Millionen, das kann man mir nicht erzählen. Und ja, ich bin gespannt, 96 muss er noch ein bisschen aufmunitionieren, da hat sich ja der Husti gedacht, China ist viel schöner als die Bundesliga. Höchstwahrscheinlich sind da aber die Gehaltsvorstellungen ein bisschen charmanter. Aber gut, 96 bin ich gespannt, was die noch so machen. Ansonsten bei den Wolfsburgern muss man mal gucken, was da noch kommt. Der Ricardo Rodriguez hat ja jetzt im Trainingslager gesagt, der bleibt wohl. Real Madrid und Manchester United ja wohl an dem Spieler dran. Man United ja auch schon ein Angebot von ungefähr 49 bis 51 Millionen Euro. Da hat sich Wolfsburg gedacht, nö, ist nicht genug. Und ja, das wäre es eigentlich. Habt ihr noch ein Transfergerücht, wo ihr denkt, oh, das könnte was sein? Also ein Transfergerücht nicht, aber ich habe das wirklich jetzt bis zum Ende durchgeführt und über jeden, den wir gesprochen haben, den Marktwert rausgesucht. Hab das zusammengerechnet und diese Ausgabe hatte einen Marktwert von 228.750.000 Euro. Ah, ich habe ja auch mehrmals Rodriguez gesagt. Hast du den? Nee. Ich habe immer nur für den einmal pro über jeden Spieler, über den wir mehr als ein, zwei Sätze verloren haben. Das waren, wie gesagt, 228.750.000. Der geringste Marktwert war der von Eisfeld. Von Almeida mit 7,75 und der höchste halt mit Rodriguez mit 16. Ja, da guckst du, ne? ich fand noch, jetzt wieder was vom VfB, aber ich habe noch gelesen, dass Armin Fee gerne die Profis ausgliedern würde beim VfB Stuttgart. Ja. Also ist das nicht ein ähnliches Modell wie der HSV? Das ja. Dann. Aber ich sehe, ist das da auch so ein Kuddelmuddel im Vorstand? Das kann ich nicht beurteilen, um ehrlich zu sein. Also mir kommt es manchmal so vor und dann lese ich wieder Berichte, wo mir das nicht so vorkommt. Aber ja, so richtig rund läuft es auch nicht, sage ich jetzt mal. Aber natürlich nicht wie beim HSV. Also mit Kuddelmuddel meine ich, wenn du einen Spieler ab 500 Euro Marktwert verpflichtest, muss erst ein 34-köpfiges Gremium darüber abstimmen. Glaube ich nicht, dass es so ist, aber ich weiß es halt nicht. Ich finde es halt nur interessant, dass das jetzt offensichtlich langsam um sich greift, dieses Profi-Ausgliederei-Thema. Macht nur Sinn. Der durchschnittliche Marktwert von den Leuten, über die wir heute gesprochen haben, beläuft sich übrigens auf 28 Millionen Euro. Oh. Schön, dass wir für den Potscher heute auch noch eine Beschäftigungstherapie ins Leben rufen konnten. Ja. Oh, ich habe noch ein ganz heißes Transfergerücht. Und zwar gibt es Berichte aus den niederländischen Medien. Der VfB möchte Terence Kongolo von Feyenoord Rotterdam kaufen. Linksverteidiger, 20 Jahre alt. Ja, er hat auf jeden Fall schon mal bei Oranje gespielt, weil er ist hier abgelichtet mit einem... Trikot, also kann auch sein, dass er nur im Stadion war mal, als Fan oder so. So, den muss ich mir jetzt auch mal hier raussuchen. Terence Kongolo. Während der Fußball-WM kam Kongolo beim Spiel gegen Chile zu seinem ersten Einsatz in der niederländischen Nationalmannschaft. Er wurde in der 89. Minute eingewechselt. Möchtest du den Marktwert wissen? Laut Football International will der Verteidiger allerdings gerne bei seinem Verein bleiben. Nachdem er das wahrscheinlich gehört hat, Stuttgart, ach nö, lass mal, ich bleib hier in Rotterdam, ist doch auch schön, wir haben hier den Hafen und den Hafen und Luft. Ach, Kreuzbandriss, Mensch. Ich kann mir das gut vorstellen, verdammt, wie der Terence zu seinem Berater gesagt hat, ey, komm, ich habe einmal bei der WM gespielt, such mir mal einen geilen Club. Ja. Ich hab hier was. Ja, was denn? VfB Stuttgart. Aber wenn du schon so Nachrichten liest, oder? Wenn hier steht, VfB Stuttgart buhlt um Terence Kongolo und der Abschlusssatz ist... der Verteidiger will allerdings bei seinem Verein bleiben. Das ist halt... Da könntest du auch irgendwie Terence Kongolo, könntest du, was weiß ich, Bastian Schweinsteiger einsetzen. So ein... Aber das Schlimme ist, angeblich ist ja der HSV auch noch mit dran. Also von daher, der hat es wirklich nicht leicht, der Junge. Das muss man mal sagen, wie es ist. Gegenseitig immer ausleihen, den Spieler. Was ist er denn jetzt wert? 500.000. Nach der WM. Ne? Obwohl er eine Minute gespielt hat. Ja, aber seitdem ist er auch wahrscheinlich auch erst 500.000. Vielleicht sind es auch 500 Millionen, ich weiß es nicht. Der war eigentlich immer da, hat hier Betreuer gemacht eigentlich und da hat er wieder, da hatte der General, nee, ist ja gar nicht der General, wie heißt er? Louis van Gaal, hatte da einen riesen Trick wieder auf Lager und hat sich gedacht, den bringe ich in der 89. Minute. Dann gucken sie. Ja, also er wird es dann wahrscheinlich auch nicht werden. Aber man sollte niemals nie sagen. Terence Kongolo, habe ich mir jetzt gemerkt. Wenigstens würde ich auch bei FIFA direkt kaufen, wenn wenigstens haben wir bei der VfB-App jetzt auch das neue Wappen. Das neue Wappen? Ihr habt ein neues Wappen? Das neue alte. Ja. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir beide bei der PlayStation FIFA spielen und du in deinem Ultimate-Team-Päckchen Terence Kongolo drin hast. Meinst du, dass der dabei ist? Sind wirklich solche Spieler dabei? Also. Das wäre ja toll. Wahrscheinlich ist das ein Kandidat, wie du am Anfang da vom Starter-Set bekommst. Mit so koreanischen, japanischen und Terence Kongolo. Ja. Also das heißeste Gerücht um den VfB Stuttgart ist laut Transfermarkt.de der Mittelstürmer Semih Erguel. Mhm. Der hat aber keinen Marktwert. Der ist von Fenerbahce. Der hat keinen Marktwert und der ist von der tollen Reserve, also der zweiten Mannschaft von Fenerbahce Istanbul. Ich dachte, den hat einer bei FIFA 14 irgendwie erstellt oder so. Und den gab es aus Versehen wirklich und jetzt hat er einen Vertrag gekriegt. Ja, genau. Ja. Hat Freddy Bobic bei FIFA 14 hat den irgendwie da aus Versehen gehabt. Den hol mal. Der ist gut. Der läuft schnell. Der hat gegen Barcelona 2 Tore gemacht bei mir bei FIFA. Oh Mann. Der Verein. Naja. So ist es. Ja. Naja, gut. Merk schon, es wird eine lustige Saison für mich. Für uns alle, wir sind ja alle gebeutelt. Ja, klar. Obwohl, Pocho hat ja, ich sag ja. Nur Azar, den Vornamen lassen wir weg. Ja, den sagt ja keiner, ist ja völlig egal. Ne? Ich finde wirklich, eure Mannschaft finde ich sehr, sehr gut. Ich würde gerne tauschen. Als Fan oder zwei was? Wunderschöne, als Stuttgarter, nicht schwer. Ihr habt einen wunderschönen Torwart jetzt. Ja, das ist wahr. Ne? Der ist wirklich wunderschön. Als ich den heute mit Udo Kamps, so wie der heißt, gesehen habe. Bitte. Uwe Kamps. Nichts gegen Legenden, ja? Ja, habe ich mir gedacht, der Uwe sieht auch schnieke aus. Das ist ein tolles Duo. Das ist eine hübsche Truppe. Der Uwe ist Kettenraucher. Oh, das macht Sommer? Sympathisch. Nee, Uwe ist Kettenraucher. Ah, schade. Ich dachte ja, ein Sommer wäre Kettenraucher. Das wäre geil, wenn die vorher erstmal einen durchziehen vor jedem Spiel, so im Kabinengang. Ja, da haben sie ihn ja bei der Pressekonferenz gefragt in Jan Sommer, ja, haben sie auch Marotten? Nee. Ich wichs mir gerne ein vom Spiel. Mit den Handschuhen. Ja. Du scheißt mir immer mit den Handschuhen rein. Aber wer kommt denn auf solche Fragen? Entschuldigung, ich habe mal eine Frage. Mein Name ist Blablabla von Bild Sport. Haben Sie eigentlich auch Marotten? Nee, die schlimmere Frage war meiner Meinung nach eher, was sind Sie denn für ein Typ? Was sind Sie denn für ein Typ? Hm? Ja, ich bin der blonde Draufgänger aus... wo kommt der her? Österreich? Kalifornien. California. Ah nee, das ist ja Jürgen, der blonde Draufgänger. Ich dachte Uriah Faber. Ich dachte Cowboy. Nee, der kommt aus Texas. Ja, kannst auch Dieter zu mir sagen. Dieter! Mein Name ist Ricky, kannst auch Dieter zu mir sagen. Ist eigentlich noch besser. Oder Cowboy, wie du willst. Cowboy Dieter, auch die Kombination ist sehr schön. Mach doch mal einen Twitter-Account. Cowboy das Dieter. Das muss ich mal machen. Wenn ich mir mal bei jemandem irgendwie jetzt in naher Zukunft mich bei jemandem vorstellen muss. Ja, ich bin Ricky. Kannst du auch Dieter sagen. Oder Cowboy, wie du willst. Das ist ja so schön. Stell mir vor, wie ich bei der UFC meine Akkreditierung bei der Susanne abhole. Ich bin der Ricky, aber kannst auch mal unter Dieter gucken. Oder Cowboy. Das wäre so schön. Und dann ist oder alles Bild zusammen. Cowboy, Ricky, Dieter. Kann ich natürlich auch sagen. Ja, das wäre auch schön. Dann komme ich auf meinem Hamster reingeritten. Naja. Hast den Hamster in der Hand und streichelst den. Ja, guck mal hier, ein Trick mit dem Hamster. Da geht er rein, da geht er raus. Oder so ein extra Täschchen für den Hamster. Der Hamster hat einen Cowboy-Hut auf. Ah, ja. Wie dieser Typ von der WCW früher mit dem Chihuahua. Kennt er den noch? Nee, geht so an ihm nicht. Jetzt Franz, ist aber ein bisschen aus. Bitte wieder zusammenreißen. Alle. Weil ich über die WCW gesprochen habe? Ja. Was hast du denn jetzt gegen die WCW? Jetzt ist Schluss mit lustig. Ich muss ins Bett. Schön war's mit dir, Ricky. Ja, ich habe mir ein bisschen schwer getan, weil ihr sprecht ja immer über Spieler, die sind so weit entfernt von meinem Verein. Das ist ja, das ja, ist wie wenn man... Vielleicht kommt ja Philipp Kostic. Ja, nee, oder Terence Kongolo. Ja. Naja, einer von diesen beiden Superknallern wird schon werden. Ja. Ja, ich nenne sie jetzt bei Twitter aber Terence Kongolo, oder? Das könnte ich eigentlich machen. Und auch ein Profilpick dann von ihm nehmen. Das da kriege ich wahrscheinlich Tafel direkt spielen. So ein blaues Häkchen. Verified, weil du mehr Follower hast als der wahrscheinlich. Ja, der twittert nämlich immer unter Dennis Retzler oder wie der heißt. Der dicke Dennis Retzler, bitte. Da musst du bei der Sache. Der könnte eigentlich sagen, ich bin Dennis. Kannst auch Cowboy zu mir sagen. Oder der dicke. Der dicke Cowboy. Ach. Schön war's. Naja, schön war's. So. Ja. Mal Major Announcement mache ich jetzt bei der nächsten Ausgabe. Was? Ist ja. So, ich stelle jetzt den Podcast online. Ich weiß nicht, was ihr beide macht. Haben wir uns schon verabschiedet? Nö. Ah ja. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, auch ich sage. Tschüss.